Nun sind wir mal ein Stückchen weitergegangen, hier am Wartehäuschen auf dem Bahnsteig, ein Schild, Spenden für die notleidenden Westberliner Arbeitslosen und Rentner. Und in einem Korb zahlreiche Büchsen. Das ist Milch, ja? Ja. Milch, und was habt ihr hier drin? Das ist Fett. Und hier sammelt sich nun allerhand an. Es gibt Leute, die haben für mehrere Leute die Personalausweise mitgenommen und holen die Pakete drüben ab. Mit denen wird gesprochen und ihnen klar gemacht, dass das nicht so geht, dass sie hier rüberfahren und von anderen noch die Personalausweise mitnehmen. Ja, mit man diskutiert mit jedem Einzelnen. Und das Ergebnis dieser Aussprache sind dann... Es ist diese Sammlung. Ja. Hier ist gerade eine Diskussion im Gang. Wir wollen mal etwas näher treten und mal zuhören. Wir haben die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg mitgemacht. Nicht? Und nach dem Ersten Weltkrieg hat man uns schon mal verkaufen wollen, auch mit Affenfett. Ja? Jetzt macht man genau dasselbe wieder. Nicht? Genau dasselbe. Und Sie sagen also in Unkenntnis, ja, weil man also drüben geschwindelt hat. Ja? Das ist ja die Methode der Reuter und Schwennecke und wie sie alle heißen. Ja? Hat man Ihnen erzählt, das Rote Kreuz verteilt also Pakete. Ja? Ja, das haben Sie uns gesagt. Nun, Sie haben doch dort zweifellos etwas unterschreiben müssen, ja? Ja, die Karte. So eine rote Karte. Was haben Sie denn vorgelegt? Nur die rote Karte. Und dann, ja? Dann schreiben Sie Ihren Namen unter. Ihren Namen? Ja. Haben Sie keinen Ausweis vorgezeigt? Mein Ausweis, ja. Haben Sie die Nummer abgeschrieben? Sie haben sich vorher eine Nummer geholt, ne? Sie haben sich vorher eine Nummer geholt. Nein, Sie haben Ausweis gegeben und die haben die Nummer abgeschrieben. Und dann habe ich so einen Bon gekriegt für meinen Mann, für mich, meine Tochter. Und dann den Bon habe ich an der anderen Seite gekriegt und mit dem Bon bin ich dann wieder an einen anderen Tisch gegangen und da habe ich das gekriegt. Wo kommen Sie her? Wittenberg. Aus Wittenberg. Mhm. Arbeitet Ihr Mann? Ja. Und ich habe gestanden von Freitagabend 12 bis Sonntag früh 3:15. Den Freitagabend ab 9 haben sie nicht mehr ausgegeben. Die ganze Nacht der strömenden Regen. Jetzt bin ich bei meinen Schwagern. Ist Ihnen das wert? Seine haben viele geweint außer mir, die gesagt haben, nicht wieder. Nicht wieder. Und dann hatten sie uns gesagt, ihr habt das so um 7 oder die Nacht um 4 würden sie anfangen. Und Rote Kreuz würde mal mit ein bisschen Tee kommen und alles. Kein Mensch ist gekommen. Und Sie sind nicht weggegangen, Sie sind nicht nach Hause gegangen. Nee, haben wir nur das Fahrgeld ausgegeben. Wo wollte ich nachts hin? Es fährt ja keine Bahn, nichts. Ich musste ja bleiben. Wie lange haben Sie gestanden? Von 12 bis früh 3:15 Nacht. Freitag. Nachts. Dem Regen. Strömenden Regen, ich habe einen Schirm damit. Ich habe alles gewaschen bei meiner Schwiegerin. Da haben viele Frauen geweint, wenn sie gewusst hätten, wo die Nachtverbindung wäre, wenn sie abgehauen wären. Die sagen, einer oder andere verleiht einmal und nicht wieder. Einmal und nicht wieder, das ist eine späte Einsicht. Zu spät erkennt diese Frau, dass es denen drüben in West-Berlin gar nicht auf das Wohlergehen unserer Menschen ankommt, sondern das irregeführte und verblendete, für den Aufbau der am 17. Juni zerschlagenen Agentennetze, für schmutzige Ziele missbraucht werden sollen. Einmal und nicht wieder, das ist nur ein halber Schritt. Heute nicht und niemals, das muss die Antwort jedes anständigen Menschen auf die schmutzigen Machenschaften der Schwennecke und Reuter sein.